und klein, alle lieben dich, Pingu. Jeder weiß genau, bist ne Riesenschau, Pingu. Du bist immer mein, bist so nett und klein, Pingu. Bist mein Lieblingstier, wär so gern bei dir, ja, das wünsch ich mir. Da fehlt der Robby nie, Pingu. Ihr fangt einen großen Fisch und esst ihn dann ganz frisch, Pingu. Du bist mein Lieblingstier, ich wär so gern bei dir, ja, das wünsch ich mir.